Abschnitt 8 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2. Von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 8. Der Pavillon. Um 7 Uhr befand sich D'Artagnan bei dem Hotel der Garden. Er fand Planchet unter den Waffen. Das vierte Pferd war eingetroffen. Planchet hatte seinen Mousqueton und eine Pistole bei sich. D'Artagnan war mit seinem Degen bewaffnet und steckte 2 Pistolen in seinen Gürtel. Dann schwangen sich beide zu Pferd und zogen geräuschlos ab. Es war finstere Nacht und niemand sah, wie sie sich entfernten. Planchet marschierte 10 Schritte hinter seinem Herrn. D'Artagnan ritt über die Quais, zog durch die Porte de la Conférence und folgte sodann dem reizenden Wege, der nach Saint-Cloud führt und damals noch viel schöner war als heutzutage. Solange man in der Stadt war, hielt sich Planchet in der ehrfurchtsvollen Entfernung, die er sich vorgeschrieben hatte. Aber als der Weg öder und dunkler zu werden anfing, näherte er sich ganz sachte, so dass er, als man den Bois de Boulogne erreichte, auf eine ganz natürliche Weise neben seinem Herrn marschierte. Wir können nicht verhehlen, dass die zitternde Bewegung der großen Bäume und der Reflex des Mondes in dem düsteren Gehölze ihm eine lebhafte Unruhe verursachte. D'Artagnan bemerkte, dass in seinem Bedienten etwas Außerordentliches vorging und fragte ihn: »Ei, mein Herr Planchet, was haben wir denn?« »Findet ihr nicht, gnädiger Herr, dass die Wälder gerade wie die Kirchen sind?« »Warum dies, Planchet?« »Weil man in diesen wie in jenen nicht laut zu sprechen wagt.« »Warum wagst du nicht laut zu sprechen, Planchet? Weil du Furcht hast?« »Furcht, gehört zu werden, ja, gnädiger Herr.« »Furcht, gehört zu werden? Unser Gespräch ist doch moralischer Natur und niemand wird etwas dagegen einzuwenden haben.« »Ach, gnädiger Herr«, versetzte Planchet, auf den in ihm vorherrschenden Gedanken zurückkommend, »dass dieser Herr Bonacieux etwas Duckmäuserisches in seinen Augenbrauen und etwas Widerwärtiges in dem Spiele seiner Lippen hat, ist gewiss nicht zu leugnen.« »Wer Teufel heißt dich an Bonacieux denken?« »Gnädiger Herr, man denkt an das, was man kann, und nicht an das, was man will.« »Weil du ein Hasenherz bist, Planchet.« »Gnädiger Herr, wir wollen nicht die Klugheit mit der Feigheit verwechseln. Die Klugheit ist eine Tugend.« »Und du bist tugendhaft, nicht wahr, Planchet?« »Gnädiger Herr, ist das nicht ein Musketenlauf, was da unten glänzt? Wenn wir uns bückten?« »Wahrlich«, murmelte D'Artagnan, der sich des Rats von Herrn von Treville erinnerte, »wahrlich, dieses Tier würde mir am Ende bange machen.« Und er setzte sein Pferd in Trab. Planchet folgte der Bewegung seines Herrn so genau, als ob es sein Schatten gewesen wäre, und hielt sich trabend an seiner Seite. »Werden wir die ganze Nacht so marschieren, gnädiger Herr?« fragte er. »Nein, Planchet, denn du bist an Ort und Stelle.« »Wie? Ich bin an Ort und Stelle. Und der gnädige Herr?« »Ich gehe noch einige Schritte.« »Und der gnädige Herr lässt mich hier allein?« »Hast du Bange, Planchet?« »Nein, aber ich erlaube mir nur zu bemerken, dass die Nacht sehr kalt sein wird, dass die Kühle Rheumatismen verursacht und dass ein Lakai, der Rheumatismen hat, ein trauriger Bedienter ist, besonders für einen so rüstigen Mann wie der gnädige Herr. Wohl, wenn du frierst, Planchet, so gehe in eine von den Schenken, die du da unten siehst, und erwarte mich morgen früh um 6 Uhr vor der Türe.« »Gnädiger Herr, Ich habe den Taler, den ihr mir diesen Morgen gegeben, ehrfurchtsvoll verspeist und vertrunken, so daß mir kein elender Sou mehr übrig bleibt, falls ich frieren würde. Hier ist eine halbe Pistole. Morgen also. D'Artagnan stieg vom Pferde, warf Planchet den Zügel über den Arm, hüllte sich in seinen Mantel und ging rasch weg. »Gott, was ich kalt habe!« rief Planchet, sobald er seinen Herrn aus dem Gesichte verloren hatte. Und um sich so schnell als möglich wieder zu erwärmen, klopfte er eiligst an die Türe eines Hauses, das mit allen Zeichen einer Weichbildschenke geschmückt war. D'Artagnan, der einen kleinen Fußpfad eingeschlagen hatte, setzte mittlerweile seine Wanderung fort und erreichte Saint-Cloud, aber statt der Landstraße zu folgen, wandte er sich hinter das Schloss, ging durch eine ziemlich verborgene Gasse und befand sich bald vor dem bezeichneten Pavillon. Dieser lag an einem völlig öden Orte. Eine große Mauer, an deren Ecke er den Pavillon gewahr wurde, zog sich an der einen Seite dieser Gasse hin, auf der anderen beschützte eine Hecke, in deren Hintergrund sich eine elende Hütte erhob, einen kleinen Garten gegen die Vorübergehenden. Er hatte die Stelle des Rendezvous erreicht, und da man ihm nicht angedeutet hatte, dass er seine Gegenwart durch ein Signal kundgeben sollte, so wartete er. Es ließ sich nicht das geringste Geräusch vernehmen. Man hätte in der Tat glauben sollen, man wäre 100 Meilen von der Hauptstadt entfernt. D'Artagnan lehnte sich an die Hecke, nachdem er einen Blick hinter sich geworfen hatte. Jenseits der Hecke des Gartens und der Hütte hüllte ein düsterer Nebel den unermesslichen Raum in seine Falten, wo Paris schläft. Eine gähnende Leere, in welcher noch einige leuchtende Punkte, düstere Sterne dieser Hölle, glänzten. Aber für D'Artagnan kleideten sich alle diese Ansichten in eine glückliche Gestalt. Alle Gedanken hatten ein Lächeln, alle Finsternisse waren durchsichtig. Die Stunde des Rendezvous sollte schlagen. Nach Verlauf von einigen Minuten ließ wirklich der Glockenturm von Saint-Cloud langsam 10 Schläge aus seinem blökenden Rachen fallen. Es lag etwas Trauriges in dieser ehernen, mitten in der Nacht wehklagenden Stimme. Aber jeder von diesen Schlägen, welche die erwartete Stunde bildeten, vibrierte harmonisch in dem Herzen des jungen Mannes. Seine Augen blieben auf den kleinen, an der Ecke der Mauer liegenden Pavillon gerichtet, dessen Fenster insgesamt durch Läden verschlossen waren, mit Ausnahme eines einzigen im ersten Stockwerke. Durch dieses Fenster glänzte ein sanftes Licht, welches das zitternde Laubwerk einiger Linden versilberte, die, eine Gruppe bildend, sich vor dem Parke erhoben. Hinter diesem so anmutig beleuchteten Fenster erwartete ihn offenbar die hübsche Madame Bonacieux. Von diesem süßen Gedanken gewiegt, harrte D'Artagnan eine halbe Stunde ohne die geringste Ungeduld, die Augen auf die reizende kleine Wohnung geheftet, von der D'Artagnan teilweise den Plafond mit den vergoldeten Leisten erblickte, welche auf die Eleganz des Übrigen schließen ließen. Im Glockenturme von Saint-Cloud schlug es 11:30. Diesmal durchlief ein Schauder seine Adern, ohne dass D'Artagnan begriff, warum. Vielleicht bemächtigte sich die Kälte seiner und er nahm eine ganz körperliche Empfindung für einen moralischen Eindruck. Dann kam ihm der Gedanke, er hätte schlecht gelesen und das Rendezvous wäre erst auf 11 Uhr bestimmt. Er näherte sich dem Fenster, stellte sich in einen Lichtstrahl, zog den Brief aus der Tasche und las ihn abermals. Er hatte sich nicht getäuscht. Das Rendezvous war auf 10 Uhr festgesetzt. Er begab sich wieder auf seinen Posten und fing an, über diese Stille, über diese Einsamkeit sehr traurig zu werden. Es schlug 11 Uhr. D'Artagnan fing wirklich an zu fürchten, es könnte Madame Bonacieux etwas widerfahren sein. Er schlug 3-mal in seine Hände, das gewöhnliche Zeichen der Verliebten, aber niemand antwortete, nicht einmal das Echo. Dann dachte er, nicht ohne einen gewissen Ärger darüber zu fühlen, Die junge Frau wäre, ihn erwartend, vielleicht eingeschlafen. Er näherte sich der Mauer und suchte hinaufzusteigen, aber sie war neu bestrichen und D'Artagnan brach sich vergeblich die Nägel ab. In diesem Augenblick bemerkte er die Bäume, deren Blätter fortwährend von dem Lichte versilbert wurden. Und da einer derselben auf den Weg vorsprang, so glaubte er, aus seinen Zweigen würde sein Blick in den Pavillon dringen können. Der Baum war leicht zu ersteigen. D'Artagnan zählte überdies erst 20 Jahre und erinnerte sich seiner Schülerübungen. Sogleich befand er sich mitten unter den Zweigen, und durch die durchsichtigen Scheiben tauchten seine Augen in das Innere des Pavillon. Seltsamer Anblick, der D'Artagnan vom Scheitel bis zur Fußsohle schauern machte. Dieses sanfte Licht, diese ruhige Lampe, beleuchtete eine Szene furchtbarer Zerstörung. Eine von den Fensterscheiben war zerbrochen. Die Türe hatte man eingestoßen und sie hing halb zertrümmert an ihren Angeln. Ein Tisch, auf dem ein elegantes Abendbrot gestanden haben musste, lag auf dem Boden. Die Flaschen bestreuten mit ihren Scherben den Fußteppich, und zwischen denselben sah man Früchte und Speisen umhergeworfen. Alles zeugte dafür, dass in diesem Zimmer ein heftiger, verzweiflungsvoller Kampf stattgefunden hatte. D'Artagnan glaubte sogar, mitten unter diesem seltsamen Durcheinander Fetzen von Kleidern und Blutflecken an dem Tischtuche und an den Vorhängen zu erkennen. Er beeilte sich mit grässlichem Herzklopfen wieder auf die Straße herabzusteigen und wollte sehen, ob er keine anderen Spuren von Gewalttat wahrnehmen könnte. Das sanfte Licht glänzte immer noch in der Stille der Nacht. D'Artagnan bemerkte jetzt, was ihm früher entging, da ihn nichts vorher zu einer näheren Prüfung antrieb, dass der Boden, da und dort eingetreten und durchlöchert, verworrene Spuren von Menschentritten und Pferdehufen zeigte. Überdies hatten die Räder eines Wagens, der von Paris zu kommen schien, in der weichen Erde einen tiefen Eindruck ausgehöhlt, der nicht über die Höhe des Pavillons ging und gegen Paris zurückkehrte. Seine Nachsuchungen weiterverfolgend, fand D'Artagnan in der Nähe der Mauer einen Frauenhandschuh, der jedoch an allen Punkten, wo er die schmutzige Erde nicht berührt hatte, von tadelloser Frische war. Es war in der Tat einer von den duftenden Handschuhen, wie ihn die Liebenden so gerne einer hübschen Hand entreißen. Je länger D'Artagnan seine Forschungen fortsetzte, desto mehr perlte reichlicher, eisiger Schweiß auf seiner Stirne. Sein Herz schnürte sich in furchtbarer Angst zusammen. Sein Atem wurde keuchend, und dennoch sagte er sich, um sich zu beruhigen, dieser Pavillon hätte vielleicht nichts mit Madame Bonacieux gemein. Es wäre ihm vor diesem Pavillon und nicht in demselben von der jungen Frau Rendezvous gegeben worden. Sie könnte in Paris durch ihren Dienst, durch die Eifersucht ihres Gatten zurückgehalten worden sein. Aber alle diese Betrachtungen wurde Bresche geschossen, zerstört, niedergeworfen durch jenes schmerzliche innere Gefühl, das sich bei gewissen Veranlassungen unseres ganzen Seins bemächtigt und uns durch alles das, was wir zu hören bestimmt sind, zuruft, ein großes Unglück schwebe über uns. D'Artagnan wurde nun beinahe wahnsinnig. Er lief nach der Landstraße, schlug denselben Weg ein, den er bereits gemacht hatte, und ging bis zu der Fähre, um den Fährmann zu befragen. Gegen 7 Uhr abends hatte der Fährmann eine in einen schwarzen Mantel gehüllte Frau übergesetzt, der sehr viel daran zu liegen schien, dass man sie nicht erkenne. Aber gerade wegen der Vorsichtsmaßregel, die sie nahm, betrachtete sie der Fährmann mit größerer Aufmerksamkeit und erkannte, dass es eine junge und schöne Frau war. Damals, wie heutzutage, gab es eine Menge von jungen und schönen Frauen, welche nach St. Cloud kamen und denen sehr viel daran lag, nicht erkannt zu werden. Und dennoch zweifelte D'Artagnan nicht einen Augenblick daran, dass Madame Bonacieux von dem Fährmann erkannt worden war. D'Artagnan benützte die Lampe, welche in der Hütte des Fährmanns glänzte, um das Billett von Madame Bonacieux noch einmal zu lesen und sich zu überzeugen, dass er sich nicht getäuscht, dass das Rendezvous in Saint-Cloud und nicht anderswo, vor dem Pavillon des Herrn d'Estrées und nicht in einer anderen Straße stattfinden sollte. Alles wirkte zusammen, um D'Artagnan zu beweisen, dass seine Ahnungen ihn nicht täuschten und dass sich ein großes Unglück ereignet hatte. Er lief rasch auf dem Wege nach dem Schlosse zurück. Es kam ihm vor, als wäre in dem Pavillon vielleicht etwas Neues vorgefallen und es müssten ihn Nachrichten dort erwarten. Die Gasse war immer noch öde und derselbe ruhige, sanfte Schein verbreitete sich aus dem Zimmer. D'Artagnan dachte nun an das blinde und taube Gemäuer, das aber ohne Zweifel gesehen hatte und vielleicht sprechen konnte. Die Türe des Zauns war geschlossen, aber er sprang über die Hecke und näherte sich der Hütte trotz des Bellens eines Kettenhundes. Auf die ersten Schläge antwortete niemand. Es herrschte eine Todesstille in der Hütte wie in dem Pavillon. Da jedoch diese Hütte seine letzte Zuflucht war, so blieb er beharrlich. Bald glaubte er im Innern ein leichtes Geräusch zu vernehmen, ein furchtsames Geräusche, ein Geräusch, das zitterte, gehört zu werden. D'Artagnan hörte nun auf zu klopfen und bat mit einem Tone so voll von Unruhe und Versprechungen, voll Schrecken und Schmeichelei, dass seine Stimme auch den Furchtsamsten beruhigen musste. Endlich wurde ein alter, wurmstichiger Laden ein wenig geöffnet, aber sogleich wieder geschlossen, als der Schein einer elenden Lampe, welche in einem Winkel brannte, das Wehrgehänge, den Griff des Degens und den Schaft der Pistolen von D'Artagnan beleuchtete. So rasch die Bewegung gewesen war, so hatte D'Artagnan doch Zeit gehabt, flüchtig den Kopf eines Greises wahrzunehmen. »In des Himmels Namen«, rief er, »hört mich! Ich erwarte jemand, der nicht kommt, und sterbe vor Unruhe. Sollte ein Unglück in der Gegend vorgefallen sein? Sprecht!« Das Fenster öffnete sich langsam zum zweiten Male, und dasselbe Gesicht erschien wieder, nur war es viel bleicher als das erste Mal. D'Artagnan erzählte ganz unumwunden seine Geschichte, beinahe bis auf die Namen. Er sagte, wie er mit einer jungen Frau vor diesem Pavillon hätte Rendezvous haben sollen und wie er, da sie nicht erschienen, auf eine Linde gestiegen wäre und bei dem Scheine der Lampe die Zerstörung im Innern des Zimmers gesehen hätte. Der Greis hörte ihm aufmerksam zu und bestätigte durch Zeichen, dass es sich so verhalten müsste. Als D'Artagnan geendigt hatte, schüttelte er den Kopf mit einer Miene, die nichts Gutes andeutete. »Was wollt ihr sagen?« rief D'Artagnan. »Ich beschwöre euch im Namen des Himmels, erklärt euch!« »O Herr«, sprach der Greis, »fragt mich nicht, denn wenn ich euch sagte, was ich gesehen habe, würde es mir sicherlich schlimm ergehen.« »Ihr habt also etwas gesehen«, versetzte D'Artagnan. »In diesem Falle bitte ich euch um Gottes Willen«, fuhr er dem Alten eine Pistole zuwerfend fort, »sagt, sagt, was ihr gesehen habt, und ich gebe euch mein Wort als Edelmann, dass nichts von dem, was ihr mir mitteilt, über meine Lippen kommen soll.« Der Greis las in dem Gesichte D'Artagnans so viel Schmerz und Offenherzigkeit, dass er ihm ein Zeichen gab, er möge hören, und mit leiser Stimme sprach, »Es war ungefähr 9 Uhr. Ich vernahm ein Geräusch auf der Straße und wollte wissen, was das sein könnte, als man sich meiner Türe näherte und ich sah, dass jemand hereinzukommen suchte. Da ich arm bin und mich nicht vor Dieben zu fürchten habe, so öffnete ich und erblickte einige Schritte von mir 3 Männer.« Im Schatten stand ein Wagen mit angespannten Pferden und Handpferden. Die Handpferde gehörten offenbar den 3 Männern, welche als Reiter gekleidet waren. »Aber meine guten Herren«, rief ich, »was verlangt ihr?« »Du musst eine Leiter haben«, sprach derjenige von ihnen, welcher der Anführer der Eskorte zu sein schien. Ja, Herr, diejenige, mit welcher ich mein Obst sammle. Gib sie uns und geh wieder in deine Hütte. Hier ist ein Taler für die Störung. Erinnere dich jedoch, dass dir, wenn du ein Wort von dem sagst, was du sehen oder hören wirst, und du wirst sehen und hören, wie sehr wir dich auch bedrohen mögen, dass du, sage ich, verloren bist. Bei diesen Worten warf er mir einen Taler zu, den ich aufhob, und er nahm meine Leiter. Nachdem ich die Türe der Hecke hinter ihnen verschlossen hatte, stellte ich mich wirklich, als kehrte ich in das Haus zurück. Aber ich ging sogleich wieder durch eine Hintertüre hinaus, schlüpfte in den Schatten, und es gelang mir, das Holundergebüsche zu erreichen, aus dem ich alles sehen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Die drei Männer hatten den Wagen ohne Geräusch vorfahren lassen und zogen einen kleinen, dicken, kurzen, ärmlich gekleideten Mann daraus hervor, welcher vorsichtig die Leiter hinaufkletterte, duckmäuserisch in das Innere des Zimmers schaute, leise wieder herabstieg und mit gedämpfter Stimme murmelte: »Sie ist es!« Sogleich näherte sich derjenige, welcher mit mir gesprochen hatte, der Pavillontüre und öffnete sie mit einem Schlüssel, den er bei sich trug, verschloss die Türe wieder und verschwand. Zu gleicher Zeit stiegen die zwei anderen die Leiter hinauf. Der kleine Alte blieb am Kutschenschlag, der Kutscher hielt die Wagenpferde und ein Lakai die Sattelpferde. Plötzlich ertönte ein gewaltiges Geschrei in dem Pavillon. Eine Frau lief an das Fenster und öffnete es, als wollte sie sich hinausstürzen. Aber sobald sie die zwei Männer erblickte, warf sie sich zurück. Die zwei Männer sprangen ihr in das Zimmer nach. Nun sah ich nichts mehr, aber ich vernahm den Lärmen von Geräte, das man zerbrach. Die Frau kreischte und rief um Hilfe. Bald wurde ihr Geschrei erstickt. Die drei Männer näherten sich, die Frau in ihren Armen tragend, dem Fenster. Zwei stiegen auf der Leiter herab und brachten sie in den Wagen, in den der kleine Alte nach ihr hineinkletterte. Derjenige, welcher in dem Pavillon geblieben war, verschloss den Kreuzstock wieder, trat einen Augenblick nachher durch die Türe heraus und überzeugte sich, dass die Frau in dem Wagen gut untergebracht war. Seine zwei Gefährten erwarteten ihn bereits zu Pferde. Er sprang ebenfalls in den Sattel. Der Lakai nahm seinen Platz neben dem Kutscher. Der Wagen entfernte sich, von den drei Reitern geleitet, im Galopp, und alles war vorüber. Von diesem Augenblick an habe ich nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Niedergeschmettert von einer so furchtbaren Kunde, blieb D'Artagnan stumm und unbeweglich, während in seinem Innern alle Teufel des Zorns und der Eifersucht wüteten. »Aber mein edler Herr«, versetzte der Greis, auf den diese Verzweiflung eine größere Wirkung hervorbrachte, als wenn er geschrien und geweint hätte, »lasst euch doch nicht vom Schmerze so sehr niederbeugen. Sie haben sie euch nicht getötet, das ist die Hauptsache.« »Wisst ihr vielleicht«, sprach D'Artagnan, »wer der Mann ist, der diese höllische Expedition anführte?« »Ich kenne ihn nicht.« »Aber da er mit euch sprach, so konntet ihr ihn doch wohl sehen.« »Ah, ihr verlangt sein Signalement von mir.« »Ja, ein großer, magerer Mann von schwärzlicher Gesichtsfarbe, mit schwarzem Schnurrbart, schwarzen Augen und der Miene eines Edelmanns.« »Der ist es«, rief D'Artagnan, »abermals er, immer er. Das ist mein böser Dämon, wie es scheint. Und der andere?« »Welcher?« »Der Kleine.« »Ach, das ist kein vornehmer Herr, dafür stehe ich. Auch trug er keinen Degen, und die anderen behandelten ihn durchaus nicht mit Achtung. »Irgendein Lakai«, murmelte D'Artagnan. »O arme Frau, arme Frau! Was haben sie mit dir gemacht?« »Ihr habt mir Geheimhaltung versprochen«, sagte der Greis. »Ich erneuere euch mein Versprechen. Seid unbesorgt, ich bin ein Edelmann. Ein Edelmann hat nur sein Ehrenwort, und ich habe euch das meinige gegeben.« Mit tief verwundeter Seele schlug D'Artagnan wieder den Weg nach der Fähre ein. Bald konnte er nicht glauben, dass es Madame Bonacieux gewesen, und er hoffte, sie am andern Tage wieder im Louvre zu finden. Bald befürchtete er, sie könnten einen Liebeshandel mit einem andern haben, und ein Eifersüchtiger hätte sie überfallen und entführt. Er schwankte, er wütete, er verzweifelte. »O, wenn meine Freunde hier wären«, rief er, »dann hätte ich wenigstens Hoffnung, sie wiederzufinden. Aber wer weiß, was aus ihnen geworden ist.« Es war beinahe Mitternacht, und er musste Planchet aufsuchen. D'Artagnan ließ sich nach und nach alle Schenken öffnen, in denen er etwas Licht bemerkte. In keiner derselben fand er Planchet. Bei der sechsten bedachte er, dass die Nachforschung etwas gewagt war. D'Artagnan hatte seinen Bedienten erst auf 6 Uhr morgens bestellt, und derselbe befand sich in seinem Rechte, wo er auch sein mochte. Überdies kam dem jungen Manne der Gedanke, dass er, wenn er in der Gegend des Ortes bliebe, wo das Ereignis vorgefallen war, vielleicht einige Aufklärung über diese geheimnisvolle Geschichte erhalten würde. In der 6. Schenke blieb D'Artagnan also, verlangte eine Flasche Wein erster Qualität und zog sich in den dunkelsten Winkel zurück, entschlossen, hier den Tag zu erwarten. Aber auch diesmal wurde er in seiner Hoffnung getäuscht, und obgleich er mit gespitzten Ohren horchte, vernahm er doch mitten unter den Flüchen, den Späßen und den Grobheiten, die die Arbeiter, die Lakaien und die Fuhrleute, welche die ehrenwerte Gesellschaft bildeten, in die er geraten war, unter sich austauschten, durchaus nichts, was ihn hätte auf die Spur der entführten Frau bringen können. Er sah sich also genötigt, nachdem er seine Flasche müßig und um kein Aufsehen zu erregen geleert hatte, in seinem Winkel eine so gut als möglich entsprechende Lage zu suchen und wohl oder übel zu schlafen. D'Artagnan zählte, wie man sich erinnern wird, erst 20 Jahre, und in diesem Alter hat der Schlaf unverjährbare Rechte, die er gebieterisch auch von den verzweiflungsvollsten Gemütern fordert. Gegen 6 Uhr morgens erwachte D'Artagnan mit jener Unbehaglichkeit, welche gewöhnlich bei Tagesanbruch nach einer schlechten Nacht eintritt. Seine Toilette machte ihm nicht lange zu schaffen. Er betastete sich, um sich zu überzeugen, dass man nicht seinen Schlaf zu einer Beraubung benützt hatte, und als er seinen Diamant am Finger, seine Börse in der Tasche und seine Pistolen im Gürtel fand, stand er auf, bezahlte seine Flasche und ging hinaus, um nachzusehen, ob ihn das Glück im Aufsuchen seines Lakaien am Morgen nicht mehr begünstigen würde als in der Nacht. Das Erste, was er durch den feuchten, gräulichen Nebel erblickte, war wirklich der ehrliche Planchet, der ihn, die 2 Pferde an der Hand, vor der Türe einer kleinen Winkelschenke erwartete, vor welcher D'Artagnan vorübergegangen war, ohne nur ihr Dasein zu ahnen. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Fini im Dezember 2025.